Hallo meine Freunde, wir machen weiter. Der dritte Teil der Serie, die Wahrheit versus der Lüge. Und jetzt komme ich zu einem dritten Punkt, von dem ich persönlich auch überzeugt bin und den ich euch einfach mitgeben möchte, damit wir auch achtsam sind. Und das ist mein dritter Punkt. Ich schreibe ihn einfach hier als Unterpunkt her. Wahrheit wird zur Lüge. Und kann man das so sagen? Versus versa und umgekehrt zu schreiben. Und umgekehrt. Okay. Ein bisschen irgendwie doch leserlich. Sorry, dass ich hier ein bisschen etwas nicht so schön gemacht habe. Aber wie gesagt, wir haben hier keinen Schönschreibunterricht. Okay, ich bin überzeugt davon, dass in den Tagen, in denen wir leben, in diesen letzten Tagen, bevor unser geliebter Herr Jesus wiederkommt, wird Folgendes geschehen. Viele Menschen, die werden die Wahrheit zur Lüge machen und die Lüge zur Wahrheit machen. Das ist etwas, was so normal werden wird, dass viele es gar nicht wahrnehmen werden. Und daher müssen wir als Christen besonders aufpassen. Warum müssen wir als Christen besonders aufpassen? Ich bin überzeugt, wenn wir nicht proaktiv sind, wenn wir nicht intentional sind, wenn wir nicht Prinzipien haben, an denen wir festhalten und wofür wir uns positionieren, wird Folgendes geschehen. Es wird so eine Überschwemmung kommen über uns, über die Medien, die sozialen Medien, über Hollywood, über das Fernsehen, über alle möglichen Kanäle. Da wird so eine Überschwemmung kommen von Lügen, die als Wahrheit getarnt sind. Man sieht das ja heute schon und, als Fake News. Wie viele Nachrichten werden da verbreitet in den Medien und überall kreuz und quer, die als absolute Wahrheit verbreitet werden, wo man dann herauskommt, das waren gefälschte Dinge. Wo man dann herauskommt, da wurde ein Photoshopping gemacht, da wurden Dinge verzerrt aus dem Zusammenhang herausgerissen. Und hier ist das Problem. Viele Christen gehen dem auf den Leim. Wie viele Christen kenne ich, die haben irgendwoher irgendwelche Informationen bekommen, die gar keine Wahrheit sind, also sind sie die Lüge. Denn es gibt ja keinen Zwischenbereich. Entweder ist es wahr oder ist es nicht wahr. Es gibt nicht, naja, Halbwahrheiten. Leute reden gern von Halbwahrheiten. Nur was ist eine Halbwahrheit? Wenn es wahr ist, ist es wahr und wenn es nicht wahr ist, ist es nicht wahr. Es gibt da keinen Graubereich. Es gibt schwarz oder weiß. Entweder ist es wahr oder ist es nicht wahr. Ja, war das wirklich so? Naja, es war nicht ganz so. Also wenn es nicht ganz so war, dann war es nicht so. Dann ist es eine Lüge. Und von dem her, denke ich, müssen wir unwahrscheinlich aufpassen, dass wir diesem hier nicht auf den Leim gehen. Warum ist das so wichtig? Weil das ist ein strategischer Plan des Teufels in den Tagen, in denen wir leben. Er wird alles versuchen und alles in seiner Macht Stehende tun, damit so viele Menschen wie möglich ihm auf den Leim gehen. Und er ist ja der Vater der Lüge. Also, wenn er jetzt als Engel des Lichts kommt, wie die Bibel sagt, und wenn er jetzt Lügen nimmt und sie wunderschön als Wahrheit verpackt, oder Wahrheit nimmt und sie zu Lügen macht, was geschieht dann? Wenn wir dann nicht vorsichtig sind, wenn wir nicht gegründet und gefestigt sind im Wort Gottes, wenn wir nicht in Beziehung stehen mit Christen, die auch auf der Hut sind und uns gegenseitig da ermutigen, wenn wir nicht in einer engen Beziehung mit Jesus und dem Heiligen Geist leben, dann sollen wir nicht so arrogant sein und glauben, das kann uns nicht geschehen. Weißt du, wir brauchen Menschen um uns herum, die uns helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Es ist immer sehr schön zu sagen, ah, ich liebe Jesus und ich wandle mit Jesus. Ah, ich liebe Jesus und ich habe eine ganz intime, enge Beziehung mit Jesus. Das gibt mir Sicherheit. Nur Jesus kannst du halt auch abschalten, deinen Bruder, mit dem du gehst, nicht. Und das ist eine gefährliche Sache, wenn wir nur die Beziehung mit Jesus haben, ohne Beziehung auch mit anderen Christen haben. Und ich weiß, viele Menschen sind da verwirrt worden, verunsichert worden, auch verletzt worden, auch missbraucht worden. Das weiß ich und das kann ich auch sehr gut verstehen, gut nachvollziehen. Aber das gibt uns nicht das Recht, unser Christenleben isoliert zu leben. Das ist eine gefährliche Sache. Wie du das lebst und wie du in Beziehungen stehst mit diesen Menschen, das ist eine andere Sache. Das musst du für dich regeln. Für dich, wo du bist, wo du lebst, wo du stehst, wo du wandelst, musst du das für dich regeln. Aber ich bin überzeugt davon, vom Wort Gottes her, dass es eine ganz hochgefährliche Sache ist, wenn wir uns isolieren. Denn Isolation ist das, was der Feind will, wo er arbeiten kann, wo er Verwirrung bringen kann, wo er uns Gedanken geben kann, die als Wahrheit getarnt sind, aber in Wirklichkeit Lüge sind. Und wir haben niemanden mehr um uns herum, der uns in die Augen schaut und sagt, wach doch auf, was ist mit dir los? Wir brauchen diese Menschen. Ich persönlich habe mich umgeben mit diesen Menschen. Und Leute wollen immer wissen, Reinhard, wo feierst du die Gottesdienste? Das ist die Frage Nummer eins, die, oder eine der wichtigsten Fragen, die mir in Sao Paulo immer wieder gestellt wird. Und ich habe gemerkt, die Leute stellen mir diese Frage nicht, weil sie um mich besorgt sind, sondern sie wollen auch dahin gehen, wo ich mich treffe mit den Christen. Sie wollen Teil desselben Gottesdienstes sein. Und das habe ich gemerkt, das ist eine traurige Sache, denn die Leute wollen einfach bei mir in der Nähe sein, nahe an mich sein, gesegnet werden, prophetische Worte erhalten, ein Gebet bekommen und so weiter und so fort. Aber ich sage dir, für mich ist nicht das, wo und wann ich mich treffe, die Priorität. Für mich ist die Priorität, dass ich in wahren, eingebundenen Beziehungen mit anderen Menschen vom Leib Christi wandle und stehe. Ist es schön, den Herrn gemeinsam zu loben und anzubeten? Wunderschön. Ich liebe es. Ist es schön, sich gegenseitig durch das Wort Gottes aufbauen? Wunderschön, ich liebe es. Ist es schön, wenn wir zusammenkommen und gemeinsame Meetings haben? Wunderschön, ich liebe es. Aber das ist nicht, was uns schützt in dieser Zeit, auf der wir zugeben. Warum? Einmal wo in der Woche hinzugehen, ein Little Lieder singen, das Wort Gottes hören, nach Hause zu gehen, das ist nicht der Schutz, den ich brauche. Ich brauche den Schutz meiner anderen Geschwister. Ich brauche mit Menschen in wahrer Gemeinschaft zu sein. Menschen, die in mein Leben sprechen können. Menschen, denen ich mein Herz öffne. Menschen, denen ich diese Dinge, die ich jetzt entdeckt habe oder empfunden habe oder gefunden habe oder wo ich glaube, da hat der Herr zu mir geredet. Menschen, mit denen ich diese Dinge mitteilen kann, damit sie auch geprüft werden können. Schau mal, im Kontext von prophetischen Reden sagt der Apostel Paulus so klar, lass zwei oder drei Propheten reden und die anderen die urteilen dann. Und wenn du nicht in Beziehung mit anderen lebst, wer urteilt dann, ob du die Lüge glaubst oder die Wahrheit glaubst? Kein Mensch mehr. Es ist so gefährlich, sich zu isolieren. Und ich bin dankbar, dass ich in meinem Christenleben nie in der Isolation gelebt habe oder mich in die Isolation begeben habe. Auch in schwierigen Zeiten, wo wir alles Mögliche erlebt haben, habe ich mich immer ganz bewusst entschieden, dass ich Menschen brauche, mit denen ich gemeinsam den Weg gehe. Und auch hier in Brasilien. Ich bin umgeben von Menschen, mit denen gehe ich den Weg, mit denen bin ich zusammen, die sprechen in meinem Leben, die wissen, was ich sage, was ich glaube, mit denen teile ich die Offenbarungen mit, die der Herr mir gezeigt hat. Und die schauen mir auch in die Augen und sagen, Reinhard, bist du dir das sicher? Ich denke, das passt nicht so ganz hinein hier. Und die Beste ist natürlich die Debbie. Wenn ich irgendetwas sage, das kann ein prophetisches Erlebnis sein, da kann ich in der Nacht aufgeweckt worden sein von 20 Engeln und dem Heiligen Geist und dem Vater und dem Sohn, das spielt für sie keine Rolle. Wenn da es irgendetwas in der Bibel gibt, das dem dagegen spricht, dann wird sie diesen Vers wissen. Mein Lieber, aber schau, was ist mit diesem Vers. Schau, was ist mit diesem Vers. Und das liebe ich und das schätze ich so sehr an ihr. Dass sie eine Frau ist, die die Bibel kennt, die Bibel liebt und die mir in die Augen schaut und sagt, aber was ist da mit diesem? Und weißt du, und wir brauchen die. Wenn wir glauben, dass wir nicht hier in diese Kategorie fallen können, wenn wir glauben, dass wir niemals die Wahrheit zur Lüge machen werden oder die Lüge zur Wahrheit machen werden, ich denke, dann sind wir dem Feind bereits aus den Leim gegangen. Warum? Das ist Stolz. Es ist Stolz, zu glauben, dass meine erkannte Wahrheit immer die absolute Wahrheit ist und alle anderen haben nicht recht. Und Stolz kommt immer vor den Fall. Den Demütigen gibt Gott besondere Gnade, aber den Stolzen, die werden immer wiederum vor den Fall gehen. Darum achte, mein lieber Freund, achte besonders darauf, merke auf diese Worte, gedenke auf diese Worte. In den letzten Tagen wird es ja ganz normal ist sein, dass die Leute die Lüge nehmen und sie so verbreiten, als ob es die absolute Wahrheit wäre. Die Leute werden die Wahrheit nehmen und sie werden die Wahrheit so verbreiten, als ob es eine Lüge wäre. Stell dir vor, was hier in Brasilien geschieht. In Brasilien ist zurzeit eine Bibel in Arbeit von Theologen und Gelehrten. Diese Bibel wird eine neue Bibelübersetzung herausgebracht Und diese Bibel hat Dinge so verzerrt, und die sagen, dass sich auf sich berufen sich auf den Urtext, die haben sie so verzerrt, dass in ihrer Bibel wird Homosexualität gut geheißen. Das heißt, wir haben jetzt homosexuelle Gemeinden, Freikirchen, und denkt nicht, dass ich Homosexuelle ablehne oder hasse. Im Gegenteil, ich liebe diese Menschen, die brauchen die Liebe Gottes drängen. Die brauchen nicht, dass wir sie verurteilen, sondern dass wir sie lieben und annehmen, aber dennoch klar Position beziehen. Egal welche Sünde es ist für Sünde, wir müssen uns immer klar positionieren gegen die Sünde. Da gibt es nichts zu diskutieren. Und Leute machen leider oft diesen Fehler, dass die Homosexualität ist die große Sünde. Aber ein Paar, das zusammenlebt seit 10 Jahren in Glückseligkeit mit 3 Kindern, ja, das ist okay. Also ich mache keinen Unterschied. Sünde ist Sünde, sexuelle Sünde ist sexuelle Sünde. Jede sexuelle Beziehung außerhalb der Ehe ist Sünde. Aber was erleben wir heute? Jetzt wird eine Bibel herausgebracht. Diese Bibel beweist angeblich, dass Homosexualität gut ist. Es ist völlig okay, solange du halt verheiratet bist mit dem homosexuellen Partner. Und das ist mein großes Bedenken, mein Verlangen, dass wir dem nicht auf den Leim gehen. Und da müssen wir uns schützen. Wir müssen uns schützen, indem wir erstens demütig wandeln. Indem wir immer sagen, Herr, ich brauche dich. Ich brauche deine Zucht, ich brauche deine liebende, väterliche Disziplin. Ich brauche Menschen um mich herum. Ich brauche das Wort Gottes. Ich muss das Wort Gottes kennen. Ich muss die Bibel wirklich kennen. Mit der muss ich mich sehr viel und ständig befassen. Und wenn ich im Acht habe, dass ich mit Leuten wandle, nicht nur Leute, die mir Ja sagen. Weißt du, mein Brazilian Kids Care Team, ich habe den Leuten von Anfang gesagt, ich will mich nicht umgeben mit einem Team von Ja-Sager. Das brauche ich nicht. Ich brauche nicht Leute, die sagen Ja, weil der Rainer das so will, der Rainer das so gesagt hat. Und unsere Anwältin, die war am Anfang schockiert. Die hat die Schule des Prophetischen noch abgeschlossen. Und ich kann mich erinnern, eine unserer ersten Sitzungen, die war so schockiert, aber so schockiert, dass ich als Gründer und Vorstandsvorsitzender von Brazilian Kids Care nicht einfach gekommen bin und gesagt habe, so, das will ich, das hat mir der Herr aufs Herz gelegt, das hat mir der Herr ganz klar gezeigt und das machen wir jetzt, okay? Sondern ich habe gesagt, das ist mein Empfinden, ich will euch alle hören. Und ich habe die Leute nicht nur ermutigt, ich habe sie gebeten darum, ihr müsst mir widersprechen, wenn ihr die Dinge anders seht. Ihr könnt mich nicht in eine Richtung laufen lassen, wenn ihr ein anderes Empfinden habt. Wir können darüber reden, darüber beten, aber ich brauche Menschen um mich herum, die ehrlich sind, die aufrichtig sind. Menschen, die ihr Herz öffnen, die sagen, Rainer, pass auf, so und so und so. Und das ist etwas, was wir brauchen. Wir brauchen eine enge Beziehung zu Jesus, wir brauchen eine Intimität zum Heiligen Geist, wir brauchen ein gutes Kennen der Bibel und wir brauchen Menschen, die mit uns wandeln und die auf unser Leben schauen und vor allem denen wir unser Herz öffnen. Denn du kannst ja auch Dinge von ihnen verstecken. Und dann, was brauchen wir noch? Ein ständiges Wandeln in Demut. Ein Acht haben, ein Nüchtern sein, damit nicht wir auch Wahrheiten nehmen und sie zur Lüge machen, ohne dass wir es merken. Und das ist ja die Gefahr. Weißt du, die Gefahr an Verführung ist, dass du nicht weißt, dass du verführt bist. Die Gefahr an Täuschung ist, dass du nicht weißt, dass du getäuscht bist. In dem Augenblick, wo ein Getäuschter weiß, er ist getäuscht, sagt um Himmels Willen, wie habe ich mich täuschen lassen können? Aber die Getäuschten in der Regel wissen nicht, dass sie getäuscht sind. Die, die die Wahrheit zur Lüge gemacht haben, die merken es gar nicht. Die glauben, es ist wirklich Lüge. Und die Lüge zur Wahrheit gemacht haben, die glauben, dass die Lügen, die sie aufgegriffen haben im Herzen, dass die wahrhaftig Wahrheiten sind. Eine gefährliche Sache. Passen wir hier auf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Man muss doch ein bisschen auch den Leuten Verständnis entgegenbringen. Und ich habe gesagt, da gibt es kein Verständnis entgegenzubringen. Sünde bleibt nach wie vor Sünde. Sexuelle Beziehung außerhalb der Ehe ist Sünde. Die Bibel lehrt das klipp und klar. Das siehst du durch das Neue Testament hindurch. Und hallo, meine lieben Freunde. Wenn ihr diesen YouTube-Video genossen habt, wenn ihr diese Lehre genossen habt und gesegnet worden seid, und immer wieder kommen Fragen an uns, Rainer, das war so für uns segensreich, wir haben so viel gelernt, aber wo gibt es noch andere Sachen, wo können wir mehr erfahren? Und ganz simpel, wir haben alle Sachen zusammengestellt, wir haben einen Mentoring, eine Gemeinschaft ohne Begrenzungen, wo wir jede Woche 2 30-minütigen speziellen Lehre aufgenommen haben, nur für diese Mentoring-Gruppe, wo einmal im Monat eine Live-Mentoring ist über Zoom, wo man auch interagieren und fragen kann. Brasilien Kids Care, ein wunderbarer Verein, den der Herr uns geschenkt hat, wo wir Waisenhäuser bauen und Kinderheime hier in Brasilien. Eine Schule des prophetischen Übernatürlichen auf Deutsch, ähnlich auch in Europa. Unzählige Bücher, die der Herr mir geschenkt hat und die auch auf Deutsch erhältlich sind. Und so viele andere Dinge. Wenn ihr wissen wollt, was es noch alles von uns für euch gibt, einfach diesen Link klicken und dort kommt ihr direkt hin zu der Seite, wo ihr einfach alle Informationen habt, was wir alles noch auf Deutsch zur Verfügung haben für euch. Ganz herzlichen Dank. Unser größtes Anliegen ist es, die Güte Gottes auf der ganzen Welt zu verbreiten und ein Segen zu sein für so viele Menschen. Herzlichen Dank.